Himmel dem Himmel schwingt, den Glaube schafft der Seele fliegen, dass sie sich in den Himmel schwingt, in den Himmel schwingt, dass sie sich in den Himmel schwingt. Das Gnadensiegel, das uns den Segen Gottes bringt. Die Taufe ist das Gnadensiegel, das uns den Segen Gottes bringt. Ein Seelen Christ, begraubet und getaufet ist. Und daher heißt ein Seelen Christ, daher heißt ein Seelen Christ, begraubet.